Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 20. Guten Morgen, einen weiteren schönen guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Tag und Gracie übersetzt so gut. Gott sei Dank für sie. Gehen wir zu Vers 21. Hier steht in der Bibel: Denn Gott hat in seiner Weisheit entschieden, dass alle Weisheit der Welt nicht ausreicht, um die Menschen zur Entdeckung seiner selbst zu führen. Das ist eine sehr starke Aussage. Gott hat also auch eine Weisheit. Die Bibel sagt, in seiner Weisheit. Gottes Weisheit unterscheidet sich also ganz offensichtlich von der Weisheit dieser Welt. Denk daran, wenn Gottes Weisheit und die Weisheit dieser Welt nicht übereinstimmen, welche Weisheit musst du dann akzeptieren? Immer die Weisheit Gottes, niemals die Weisheit dieser Welt. Was hat Gott also in seiner Weisheit entschieden? Er hat entschieden, dass die Weisheit der Welt ihn niemals entdecken kann. Es spielt also keine Rolle, wie klug du bist, wenn du versuchst, Gott zu finden und ihn zu verstehen. Du kannst es nicht. Deshalb ist es so traurig, wenn kluge Menschen versuchen, einen schlauen Weg zu finden, um mit Gott in Kontakt zu treten. Denn sie können es nicht. Du kannst nicht einfach eine Verbindung zu Gott herstellen. Du kannst Gott nicht einfach entdecken. Du kannst Gott nicht finden. Der einzige Weg, wie du ihn finden kannst, ist der Weg, von dem Gott gesagt hat, wie du ihn finden kannst. Denk darüber nach. Gott ist der Schöpfer und wir sind geschaffene Wesen. Die geschaffenen Wesen können nicht entscheiden, wie sie sich mit dem Schöpfer verbinden. Die geschaffenen Menschen können nicht sagen, ich glaube, ich werde Gott auf diese oder jene Weise entdecken. Nein! Es ist der Schöpfer, der diese Entscheidung trifft. Und der Schöpfer hat eindeutig entschieden, wie wir ihn entdecken können und wie wir mit ihm in Verbindung treten können. Das geschieht nicht durch irgendeine Weisheit, die diese Welt zu bieten hat. Schau, was er weiter sagt. Er hatte große Freude daran, die Weisheit der Welt zu verwirren, indem er die Einfachheit der Verkündigung der Geschichte des Kreuzes verwendete. Das ist eine sehr interessante Aussage. Gott freut sich also, wenn die Weisheit dieser Welt verwirrt wird. So steht es hier. Aber wie wird die Weisheit dieser Welt verwirrt? Wörtlich heißt es, indem er die Einfachheit der Verkündigung der Geschichte des Kreuzes verwendete. Hier kommen wir wieder zur Einfachheit des Kreuzes zurück. Mein lieber Freund, wenn du deinen ganzen Glauben auf das Kreuz setzen würdest, wer auch immer du bist, wo auch immer du bist und wie viel du auch immer gelernt hast, könntest du schon jetzt ein mächtiger Prediger des Evangeliums sein. Denke darüber nach. Denn Gott liebt es, die Weisheit dieser Welt völlig zu zerstören durch die Verkündigung des Kreuzes. Wenn du dich also an die Botschaft des Kreuzes hältst und nicht versuchst, eine schlaue Predigt daraus zu machen, kannst du mächtig eingesetzt werden, um anderen Menschen das Heil zu bringen. Schau, Paulus sagt, dass es Gott gefällt, die Weisheit dieser Welt zu verwirren. Das Endergebnis wird aber folgendes sein: um die zu retten, die daran glauben. Also denk darüber nach. Wenn die Menschen an die Botschaft des Kreuzes glauben, wird es Rettung geben. Wenn die Menschen an eine schlaue Botschaft glauben, wird es keine Rettung geben. Das Kreuz ist nichts Kompliziertes, es ist etwas Einfaches. Gott hat alles durch seinen Sohn Jesus Christus geschehen lassen. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Ich habe festgestellt, dass viele Menschen, die seit 10, 20 oder mehr Jahren Christen sind, durch die Botschaft des neuen Bundes sehr konfrontiert sind. Ich frage mich, warum sie sich darüber so aufregen. Christen haben mir Nachrichten wie diese geschickt. Schau, Reinhard, so einfach ist das nicht. Du machst es so einfach. Jesus hat alles getan. Glaube nur daran. So einfach ist das nicht. Es ist so einfach. Das Kreuz ist wirklich, wirklich einfach. Und die Kraft liegt im Kreuz, nicht in der schlauen Art, es zu präsentieren. Gott wird sich also immer an die Kraft des Kreuzes halten. Wenn du also das Kreuz predigst, dann liegt darin die Kraft. Denke daran, du musst nicht schlau sein, um das Evangelium zu predigen. Du musst nur an das Kreuz glauben. Und du musst glauben, dass der Heilige Geist durch diese Botschaft wirkt. Arbeite also mit ihm zusammen und die Menschen werden gerettet. Bis morgen.